I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit geraumer Zeit wird in der bürgerlichen Öffentlichkeit vermehrt über die Arbeit, das Arbeiten an sich, über Arbeitsbeziehungen und allerlei drumherum diskutiert. Vor dem Hintergrund des Wandels des Arbeitsmarktes zu einem Anbietermarkt und den sich daraus ergebenden zarten Verschiebungen der Beziehungen zwischen Arbeitskraft, Verkäufern und Arbeitskraftnutzern, jeweils bitte auch die weibliche Form mitdenken, gibt es ein lebhaftes Lamento über die neue Kein-Bock-Generation Z und über zu wenig Engagement seitens der Beschäftigten unter dem Stichwort Quiet Quitting. Mit Schrecken blicken die hiesigen Expropriateure auf die Anti-Work-Bewegung in den USA und halten selbst das chinesische Tangping für irritierend. Jüngst forderte Arbeitgeberpräsident Kemper mehr Bock auf Arbeit. Was den CDU-Mann dabei umtreibt, beschreibt die FAZ Ende März. Das Beratungsunternehmen Gallup berichtet schon seit vielen Jahren regelmäßig über schwindendes Mitarbeiterengagement und Unzufriedenheit mit Führungskräften. Vermutlich werden dieses Mal aber mehr Menschen zuhören. Denn die neuen Gallup-Zahlen, die seit dieser Woche auf dem Markt sind, spielen denjenigen in die Karten, die über den Fachkräftemangel beunruhigt sind. 18% der Beschäftigten in Deutschland gaben in der Umfrage an, dass sie keinerlei emotionale Bindung mehr zu ihrem Unternehmen verspürten und schon innerlich gekündigt hätten. Zum Vergleich, im vergangenen Jahr waren es nur 14%. Hätten die Unternehmen in der Pandemiezeit noch einen stärkeren Fokus auf die emotionale Bindung ihrer Mitarbeiter gelegt, sei dieser Effekt dahingeschmolzen, befinden die Studienmacher. Zugleich ist der Anteil der Beschäftigten mit einem hohen Engagement für ihr Unternehmen klein wie selten und beträgt nur noch 13%. Der große Rest macht mehr oder weniger Dienst nach Vorschrift. Und beabsichtigten 2018 noch 78% der Befragten uneingeschränkt, in einem Jahr noch bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber zu sein, ist der Wert 2022 auf 55% geschrumpft. Für die Studie hat das Beratungsunternehmen rund 1500 Arbeitnehmer zwischen dem 14. November und dem 21. Dezember 2022 repräsentativ befragt. Die Süddeutsche Zeitung hingegen kann den teils realen, teils herbeifantasierten Veränderungen der Arbeitskulturen einiges abgewinnen und bricht geradezu in Jubel aus. Es gibt diese abgedroschene Redewendung, die sich jüngere Menschen seit Jahrzehnten anhören müssen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Solange sich jemand also in der Ausbildung befindet, müsse er oder sie einige Mühen auf sich nehmen und in seinen Ansprüchen bescheiden sein. So steht es im Wörterbuch Oxford Languages. Diese Zeiten sind vorbei. Junge Menschen revolutionieren gerade die Arbeitswelt. Sie sind nicht mehr bescheiden. Sie wollen sich nicht kaputt machen für die Arbeit und sie machen keine Überstunden mehr. Diese Haltung sieht man in Umfragen. Eltern sehen sie bei ihren Kindern, Chefinnen in Bewerbungsgesprächen und Arbeitnehmer bei ihren jüngeren Kollegen. Die jungen Menschen lassen sich endlich nicht mehr ausbeuten, so wie die Generationen vor ihnen. Wenn das Ende der Ausbeutung darin besteht, angeblich keine Überstunden mehr zu machen, stehen wir in der Tat einigermaßen ratlos vor dieser weitreichenden Konklusion. Hält ein kommunistisches Gesellschaftsmodell schleichend Einzug, ohne dass wir es realisieren? Stehen wir unmittelbar vor der Ablösung der kapitalistischen Verwertungslogik? Oder hat die SZ-Autorin Würminghausen nur die Mechanismen des Kapitalismus nicht verstanden? Ihr ahnt unsere Antwort, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zumal diese angebliche kritische Einstellung einer ganzen Generation zur Arbeitswelt natürlich längst nicht für alle Branchen und Arbeitsverhältnisse gilt. Ihr SZ-Kollege Bovermann hat da eine etwas weniger euphorische Einschätzung. Quiet Quitting muss man sich ja auch erstmal leisten können. Die Beschäftigten im Niedriglohnsektor können wohl nur herzlich lachen, wenn ihnen jemand was von Work-Life-Balance erzählt. Die Kassiererin im Supermarkt, der Busfahrer, der Essenskurier, die Straßenfegerin, die Reinigungskraft. Sie alle haben Jobs, die vor gar nicht langer Zeit mal als systemrelevant beklatscht wurden. Quiet Quitting beim Wegräumen des Mülls von jemand anderem ist offensichtlich ein Widerspruch in sich, weil sich die Frage, ob man nach Feierabend noch freiwillig eine Präsentation für den nächsten Tag vorbereitet, gar nicht stellt. Für die wirklichen Opfer des kapitalistischen Leistungsprinzips gibt es kein Quiet Quitting, sondern nur echte Arbeitsverweigerung, gefolgt von Disziplinarmaßnahmen. Some say. den Arbeitskraftverwertungsapologeten jeglicher politischer Couleur machen die aktuellen Trends am Arbeitsmarkt, Stichwort Quiet Quitting, Anti-Work und so weiter, große Sorgen. Ob diese Trends nun lediglich diskursiver Natur sind oder wirkliche Auswirkungen auf die realen Ausbeutungsverhältnisse haben, sei einmal dahingestellt. Die durchschnittliche Wunscharbeitszeit ist, so vermeldet es der Tagesspiegel, auf unter 33 Wochenstunden gesunken und die Befragten würden dafür auch Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Andrea Nahles, die derzeitige Vorsitzende der Bundesanstalt für Arbeit, brachte den sozialdemokratischen Ekel vor diesen Entwicklungen in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Februar prätentiös auf den Punkt. Die Arbeit sichert ja nicht nur die Existenz, sie gibt dem Leben auch einen Sinn. Nicht nur durch die Aufgabe selbst, auch durch die Kollegen, die einen sozialen Anker fürs Leben bieten können. Wem die Gründe fürs Arbeiten ausgehen, der kann mich gerne fragen. Das genaue Gegenmodell zu dieser Eloge auf die entfremdete Arbeit hat vor einiger Zeit der Politikwissenschaftler Professor Dr. Stefan Griegert in seinem Text »Die Arbeit nieder« entworfen. In dieser und der darauffolgenden Sendung wollen wir euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, diesen Ansatz vorstellen. Mag jede und jeder Schlüsse daraus ziehen, dass Arbeit eben krank und hässlich macht und unter den gegebenen Bedingungen keineswegs erstrebenswert ist. Stefan Griegert schreibt, würde heute ein Politiker oder eine Politikerin fordern, weitet die Arbeitslosigkeit aus, er oder sie könnte sofort einpacken. Deswegen versprechen Politmanager über alle Parteigrenzen hinweg bekanntlich genau das Gegenteil, nämlich Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und das, obwohl jeder weiß oder zumindest wissen könnte, wenn er morgens oder abends den Mitmenschen in der U-Bahn oder im Bus genauer ins Gesicht schauen würde, Arbeit macht krank, Arbeit ist Mühsal und macht hässlich. Karl Marx wusste das und hat allen Kritikern gesellschaftlicher Elendsproduktion im Kapital ins Stammbuch geschrieben? Das Reich der Freiheit beginnt erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört. An anderer Stelle, in seinen Anmerkungen zum deutschen Nationalökonomen Friedrich List, führt Marx aus, es ist eins der größten Missverständnisse von freier, gesellschaftlicher, menschlicher Arbeit, von Arbeit ohne Privateigentum zu sprechen. Die Arbeit ist ja im Wesen nach die unfreie, unmenschliche, ungesellschaftliche, von Privateigentum bedingte und das Privateigentum schaffende Tätigkeit. Die Aufhebung des Privateigentums wird also erst zu einer Wirklichkeit, wenn sie als Aufhebung der Arbeit gefasst wird. Der Mainstream der sich merkwürdigerweise immer wieder auf Marx berufenden Arbeiterbewegung hat die Vernutzung der Arbeitskräfte zum Zweck der Verwertung des Kapitals hingegen zum sine qua non, zur notwendigen Bedingung der Selbstverwirklichung geadelt. Das proletarische Schaffen sei gut und der eigentliche Skandal des Kapitalismus bestehe darin, nicht jedem Menschen einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hint from me, mama, please. Don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. 1891 schrieb Oscar Wilde in seinem Essay »Der Sozialismus und die Seele des Menschen« »Heutzutage wird sehr viel Unsinn über die Würde der körperlichen Arbeit geschrieben. An der körperlichen Arbeit ist ganz und gar nichts notwendig Würdevolles. Es ist geistig und moralisch genommen schimpflich für den Menschen, irgendetwas zu tun, was ihm keine Freude macht, und viele Formen der Arbeit sind ganz freudlose Beschäftigungen.« Hätte sich die Linke in den letzten 100 Jahren mehr an Oscar Wildes vorzüglicher und leider viel zu unbekannter Schrift orientiert, anstatt den Arbeitsfetischismus ihrer zumeist moralinsauren Vordenker aufzusaugen, hätte sie gewusst, dass Arbeit den Menschen in aller Regel nicht erfüllt, sondern fertig macht. Sie würde nicht beklagen, dass der Gesellschaft die Arbeit ausgeht, sondern skandalisieren, dass in der bestehenden Gesellschaft solch eine ausgesprochen begrüßenswerte Entwicklung zu keiner Befreiung führt. Was ist das für eine Welt, in welcher der technische Fortschritt systematisch neues Elend verursacht, anstatt die Menschen von der Plackerei der Arbeit zu befreien? Und was sind das für Menschen, die angesichts der Entwicklung dieser Welt nicht mit aller Leidenschaft für jenes ganz andere streiten, das es den Individuen ermöglichen müsste, sich in Ausschweifung und Genuss geistiger und körperlicher Hingabe, Kunst und intellektueller Selbstreflexion als Gattungswesen überhaupt erst zu konstituieren. Es ginge darum, sich die Welt im wie auch immer widersprüchlichen Einklang mit den Mitmenschen und mit der größtmöglichen Bequemlichkeit anzueignen. Das hieße unter anderem Transformation des Privateigentums an zentralen Produktionsmitteln hin zu gesellschaftlicher Verfügung zum Zwecke der Verwirklichung von Freiheit. Nicht aus Hass auf die Reichen oder gar den Reichtum, sondern aufgrund der Beschränkungen der menschlichen Entfaltung, die solche Formen von Eigentum zwangsläufig mit sich bringen und selbst noch den Besitzenden auferlegen. Es ginge um eine von Ausbeutung und Herrschaft befreite Gesellschaft. Nicht zum Zwecke der Konstitution repressiver Kollektive oder gar einer Rückkehr zu irgendeiner vermeintlich natürlichen vorzivilisatorischen Lebensweise, sondern zur Befreiung der Individuen aus jenen gesellschaftlichen Zwängen, die angesichts des gesellschaftlichen Reichtums vollkommen anachronistisch sind. Doch statt für die Bedingungen der Möglichkeit individueller Freiheit und gesellschaftlicher Autonomie zu streiten, für eine Art produktiven Müßiggang, der das Gegenteil von auf die Dauer nur Langeweile verströmenden Nichtstun wäre, suchen allzu viele in der Schinderei der Arbeit Erfüllung und finden sie womöglich auch noch. Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Oscar Wilde schrieb, weise wie er war: Es ist sehr schlimm, dass ein Teil unserer Gemeinschaft sich tatsächlich in Sklaverei befindet. Aber der Vorschlag, das Problem so zu lösen, dass man die ganze Gemeinschaft versklavt, ist kindisch. Jeden muss völlig die Freiheit gelassen sein, sich selbst seine Arbeit auszusuchen. Keine Form des Zwangs darf ausgeübt werden. Wenn Zwang herrscht, dann wird seine Arbeit nicht gut für den Arbeitenden sein und nicht gut für die anderen. Unter Arbeit verstehe ich lediglich irgendeine Betätigung. Ich glaube kaum, dass irgendein Sozialist heutzutage im Ernst vorschlagen könnte, ein Inspektor solle jeden Morgen jedes Haus visitieren, um nachzusehen, ob jeder Bürger aufgestanden ist und sich an seine achtstündige körperliche Arbeit gemacht hat. Die Menschheit ist über diese Stufe hinausgekommen und überlässt diese Arbeit leben den Menschen, die sie sehr unvernünftigerweise Verbrecher zu nennen beliebt. Aber ich gestehe, viele sozialistische Anschauungen, denen ich begegnet bin, scheinen mir mit unsauberen Vorstellungen von autoritärer Gewalt, wenn nicht tatsächlichem Zwang, behaftet zu sein. Autoritäre Gewalt und Zwang können natürlich nicht in Frage kommen. Alle Vereinigung muss ganz freiwillig sein. Nur in freiwilligen Vereinigungen ist der Mensch schön. Arbeit, Arbeit, LKW! Thank you. Mainstream der Arbeiterbewegung beklagt, dass im Kapitalismus nicht jedem Menschen ein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wird. Es wird nicht skandalisiert, dass technischer Fortschritt systematisch neues Elend verursacht, anstatt den Menschen von Arbeit zu befreien. Die Linken haben den Arbeitsfetischismus keineswegs für sich gepachtet. Ob Sozialdemokraten oder Bolschewisten, ob christliche Soziallehre, islamistischer Furor oder faschistischer Produktivitätswahn, ob Leninisten oder liberale Verwertungsapologeten, bei aller Heterogenität ihrer jeweiligen politischen Projekte konnten und können sie sich doch alle für die elende Parole »Die Arbeit hoch« begeistern. Said Qutb, der Vordenker der ägyptischen Muslimbruderschaft, der von Ali Khamenei ins Persische übersetzt wurde, lobt in seinem programmatischen Werk »Wegmarken« den Islam dafür, dass er den Menschen im Zentrum Afrikas die Freude an der Arbeit lehrte. In der Bibel heißt es, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Auf den Parolenbändern der stalinistischen Arbeitslager wurde das nur geringfügig abgewandelt. Und vor einigen Jahren hat auch Franz Müntefering, der damalige SPD-Vorsitzende, mit dem Ausspruch »Nur wer arbeitet, soll auch essen« das Programm seiner Partei für die Schwachen und Armen messerscharf auf den Punkt gebracht. Der ehemalige Papst Ratzinger verkündete, die Arbeit trage dazu bei, Gott und den anderen näher zu sein. Beim Nazi-Versand eures Vertrauens könnt ihr sogenannte Teehemden mit der Aufschrift »Arbeit adelt« erwerben, dem alten Slogan des nationalsozialistischen Reichsarbeitsdienstes. Bei der NPD firmiert Arbeit noch vor Familie und Vaterland. Die Freiheitliche Partei Österreich fordert Hackeln statt Backeln. Und linke Gruppen drohen ihren Gegnern in ihren reichlich abgehalfterten Demoparolen zuweilen an, sie in die Produktion zu schicken. Wo sich Gewerkschaften, zumindest innerhalb des schlechten Bestehenden, als partiell vernünftig erweisen und wie die Schweizer Arbeitervertretung einen Volksentscheid zur Arbeitsminimierung initiieren, prallen sie auf die geballte Arbeitswut der Mehrheitsbevölkerung. 66,5% der Eidgenossen stimmten vor gut 10 Jahren in einem Referendum gegen die Verlängerung des gesetzlichen Mindesturlaubs von 4 auf 6 Wochen. Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Unter dem Druck der repressiven 996-Arbeitskultur, also 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, 6 Tage die Woche, die heute in China fast überall anzutreffen ist, traf Luo Huazhong die radikale Entscheidung, nicht mehr mitzumachen. In einer Reihe von schnell zensierten Beiträgen in den sozialen Medien erzählte Luo Huazhong von einem anderen Leben, das er Tang Ping nannte, übersetzt so viel wie hinlegen. Der Lebensstil, den er beschrieb, war eine Art Reise- und Aussteigerkultur, bei der der Schwerpunkt darauf lag, so wenig Zeit wie möglich bei der Arbeit zu verbringen. In seinen Beiträgen erzählte er, wie er 2 Jahre lang glücklich arbeitslos war, anstatt sich zu zermürben, um den Erwartungen der herrschenden Kultur gerecht zu werden und sich von ihren Waren erdrücken zu lassen. In dieser Zeit stellte er fest, dass eine erschwingliche Ernährung und bescheidene Lebensbedingungen mehr als ausreichend waren, da sie ihm die Zeit gaben, anderen, lohnenderen Aktivitäten nachzugehen, wie zum Beispiel mit dem Fahrrad von Sichuan nach Tibet zu fahren, Berge zu besteigen und Philosophie zu lesen. Seit April 2021, als diese Idee vorgestellt und dann von allen chinesischen Social-Media-Plattformen verbannt wurde, verbreitete sich die Idee von Tang Ping rasch und wurde in der chinesischen Kultur zu einem heißen Eisen. Natürlich lehnte die Partei die Idee schnell ab und bezeichnete sie auf ihren Websites als bourgeois oder nihilistisch. Aber die Zensur reichte nicht aus, um das Thema vollständig zu begraben. Und so begannen die staatlichen Medien einen Dialog über die angeblich wahren Probleme zu erfinden, die Tang Ping aufgedeckt hatte. Tang Ping hat davon profitiert, dass seine Ursprünge mimetisch sind, denn dadurch konnte es die Zensur umgehen und Bilder von Schnittlauch sind immer noch in den chinesischen sozialen Medien zu sehen. Tang Ping wird, wie die meisten Ideen, von seinen in diesem Fall meist anonymen Befürwortern geprägt. Luo Huazhong ist weder ein Anführer noch ein Messias. Er war einfach der OP, der Original Poster des Memes, zu dem Tang Ping wurde. Arbeit, Arbeit, LKW! shall be on. Smokestack lightning shining just like gold. Why don't you hear me crying? Why don't y'all hear me crying? I wanna know who's been here since I've been gone. A little bitty girl child will be home. Der Mainstream der Linken liebt die Arbeit. In vielen ihrer Ausprägungen steht sie geradezu für eine Hingabe an die menschliche Schinderei. Anstatt sich an Paul Lafargue, den Schwiegersohn von Marx, zu erinnern, der das Recht auf Faulheit hochhielt, soll es ein Recht auf Arbeit sein, für das beispielsweise am 1. Mai gestritten wird. Und man begibt sich nicht gerade auf Glatteis, wenn man prognostiziert, dass es auch bei den kommenden 1. Mai-Feiertagen aus den sozialdemokratischen und sozialistischen Postillen, vor dem Berliner Reichstag und auf dem Wiener Rathausplatz, auf den Kundgebungen von DGB und ÖGB wieder Arbeit für alle schmettern wird. Dieser elende Slogan steht ganz in der Tradition von Georg Büchners Aufruf »Friede den Hütten, Krieg den Palästen«, der in seiner Entstehungszeit 1834 noch eine gewisse Berechtigung gehabt haben mag. Als Motto unzähliger linker Kampagnen ist er aber zu einer Sklavenparole mutiert und findet seinen Widerhall beispielsweise in Graffitis, die sich gegen Reichtum im je eigenen Kiez aussprechen. Ginge es um das gute Leben für alle, hätte Friede den Hütten, Krieg den Palästen schon längst durch eine Kriegserklärung an die Hütten und die Forderung Paläste für alle abgelöst werden müssen. Anstatt aber die Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum zu fordern, wird gegen den Reichtum selbst mobil gemacht. Schon früh ist die gleichmäßige Verteilung des Elends nicht seine Abschaffung zum Ziel des Mainstreams der Arbeiterbewegung geworden. Die Vordenker der Sozialdemokratie fürchteten wohl nur eins noch mehr als den Vorwurf des nationalen Nihilismus, als Verächter der Arbeit ins Visier des politischen Gegners zu geraten. Schon August Bebel verkündete Ende des 19. Jahrhunderts in seiner Schrift »Die Frauen der Sozialismus«: Die alberne Behauptung, die Sozialisten wollten die Arbeit abschaffen, ist ein Widersinn sondergleichen. Nichtarbeiter, Faulenzer gibt es nur in der bürgerlichen Welt. Thank you. Come back, Lord. Come back, Lord. Wie gesagt, ginge es um das gute Leben für alle, hätte die linke Parole Friede den Hütten, Krieg den Palästen schon längst durch eine Kriegserklärung an die Hütten und die Forderung Paläste für alle abgelöst werden müssen. Anstatt aber die Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum zu fordern, wird gegen den Reichtum selbst mobil gemacht. Doch gab es stets dissidente Strömungen in der Linken, welche das Lob des Schuftens und Rackerns nicht mitmachen wollten. Sie blieben in aller Regel eine verschwindend kleine Minderheit. Karl Marx hatte bereits als junger Mann konstatiert: Der Arbeiter fühlt sich daher erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich. Zu Hause ist er, wenn er nicht arbeitet, und wenn er arbeitet, ist er nicht zu Hause. Die Fremdheit der Arbeit trete darin rein hervor, dass sobald kein physischer oder sonstiger Zwang existiert, die Arbeit als eine Pest geflohen wird. Heißt es in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1844. Lafargue, der auch ein scharfer Kritiker des Nationalismus in der sich herausbildenden Arbeiterbewegung war, schrieb eine Widerlegung des Rechts auf Arbeit. Friedrich Nietzsche diagnostizierte als Beobachter der brutalen Durchsetzung der Fabrikarbeit am Ende des 19. Jahrhunderts in seinem Aphorismus »Die Lobrede der Arbeit«, dass eine solche Arbeit die beste Polizei sei, da sie jeden im Zaume hält und die Entwicklung der Vernunft, der Begehrlichkeit, des Unabhängigkeitsgelüstes kräftig zu hindern versteht. Während Michael Bakunin als zentraler Vordenker des Anarchismus die Arbeit zur Grundlage der Menschenwürde erklärte, beharrte Moses Hess, ein Freund von Marx und als roter Rabbi einer der frühen Theoretiker des Zionismus, auf der Unterscheidung zwischen freier Tätigkeit und gezwungener Arbeit. Während die Stalinisten den Produktivitätswahn auf eine massenmörderische Spitze trieben, hatte der russische Avantgardist Kasimir Malevich schon 1921 in seiner Schrift »Die Faulheit als tatsächliche Wahrheit der Menschheit« erklärt: Die Arbeit muss verflucht werden, wie es auch die Legenden vom Paradies überliefern. Die Faulheit aber sollte das sein, wonach der Mensch zu streben hat. Es ginge nicht an, dass sich nur die Besitzenden von der Arbeit emanzipieren. Vielmehr sollte sich die ganze Menschheit von ihr befreien. No kidding, I'm ready to fight. I've been looking for my baby all night. If I get her in my sight, boom, boom, out go the light. I thought I was treating my baby fair. Now she's getting all in my hair. And if I get her in my sight, boom, boom, out go the light. Es blieb immer eine verschwindend kleine Minderheit, welche das Lob des Schuftens und Rackerns nicht mitmachen wollten. Es ginge nicht an, dass sich nur die Besitzenden von der Arbeit emanzipieren, vielmehr sollte sich die ganze Menschheit von ihr befreien, so der russische Avantgardist Kasimir Malevich 1921. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wollten Vordenker des italienischen Operaismus wie Mario Tronti eine Arbeiterpartei gegen die Arbeit schaffen und insbesondere die Autoren der kritischen Theorie wandten sich gegen die Anbetung der Plackerei. Theodor W. Adorno kritisierte in seinen Minima Moralia ein Ideal menschlichen Verhaltens, das am Modell der Produktion als Selbstzweck gebildet ist. Er wandte sich gegen das Wunschbild des ungehemmten, kraftstrotzenden, schöpferischen Menschen. Jene die Gesellschaft durchziehende Vorstellung vom fessellosen Tun, dem ununterbrochenen Zeugen, der pausbäckigen Unersättlichkeit war ihm ein Greuel. Er fürchtete nicht das Erschlaffen der Menschheit im Wohlleben, sondern die blinde Wut des Machens. Oft genug verweigerten die Arbeiter und Arbeiterinnen den produktivistischen Vordenkern der Arbeiterbewegung mit ihrem Ideal der schaffenden Sozialisten die Gefolgschaft. Die spanischen Proletarier brachten während des Bürgerkriegs in den 1930er Jahren mit ihrer selbstbewussten Verweigerungshaltung die anarchistischen Funktionäre der Gewerkschaft CNT zur Verzweiflung. Die in ihren letztlich aus dem Abwehrkampf gegen die Faschisten resultierenden und also durchaus verständlichen Aufrufen zur Arbeitsdisziplin ihren bolschewistischen und stalinistischen Konkurrenten kaum in etwas nachstanden und beispielsweise im revolutionären Barcelona die Akkordarbeit wieder einführten. Die von den französischen Situationisten um Guy Debord aufgegriffene Parole »Ne travaillez jamais« »arbeitet niemals« stammte nicht aus dem studentischen Milieu der 68er-Bewegung, wie ordnungsapologetische, sozialistische und kommunistische Gewerkschaftsfunktionäre sofort behaupteten, sondern war in den 1960er und 70er Jahren ein geflügeltes Wort, insbesondere in den subproletarischen Vierteln der französischen Hauptstadt. Es steht ganz in der Tradition jener Pariser Arbeiter, die in der linken Volksfrontregierung in den 1930er Jahren keine Chance zur schwunghaften Steigerung der Produktivität sahen, sondern eine Möglichkeit, erstmals in ihrem Leben bezahlten Urlaub zu machen und an die Atlantikküste zu fahren. Einige Chronisten sprechen davon, die französischen Sozialisten und Kommunisten hätten nicht als Wegbereiter der Revolution, sondern des Massentourismus fungiert. Little baby, I'm a little lover boy.